Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Dubstep-Musik aus den dunklen Vororten Londons. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Are we on air? Yes, you are. Hello, Ma. I'd like to hear a new beat on the request line. Okay, you can come up. Der erste wiedererkennbare Dubstep-Crossover-Hit, so wurde der gerade gehörte Song Midnight Request Line von Scream bezeichnet. Der 21-jährige Londoner soll 1500 Stücke in der Mache haben und gehört zu den meistbeschäftigsten Produzenten des Genres und hat schon mit 15 in einschlägigen Plattengeschäften gejobbt und sich so in das Genre eingefunden, dass er später so prägen sollte. Wie nah sich Dubstep und Techno verbinden können, das zeigen Vexed aus London. Mal klingen sie wie Aphex Twin, mal wie futuristische Dub-Musik. Kein Wunder, Dubstep wird als Future Dub bezeichnet und dem Genre machen Vexed alle Ehre. Vom Sampler 10 Tons Heavy hören wir Fire. Aye, aye. We'll be right back. Nonsense, Nonsense, Kommentar. Deshalb hat Doktors, Instructors become infected, events. I am alien virus, alien so viral. Living species, creatures, robots, but in writhing tentacles, stimulating the audio nerve directly. No one conflicts with me. Das war wieder Burial, diesmal von seinem ersten Album aus dem Jahr 2006, das nicht umsonst bei vielen Kritikern als das Werk des Jahres gefeiert wurde. Mit auf diesem Track ist der Rapper Space Ape, der in der Dubstep-Szene London selbst schon ein fester Bestandteil ist. Es liegt wohl auch an seiner unverwechselbaren Art zu rappen oder Geschichten zu erzählen. Während ich die Stücke zu dieser Sendung rausgesucht habe, musste ich immer wieder an eine Gruppe denken, die es schon Ewigkeiten gibt, Sons of Arqua. Seit 1979 loten Sons of Arqua die Grenzen der Dub-Musik aus und sind von Peter Gabriel sogar für das allererste WOMAD-Festival verpflichtet worden und haben seitdem unzählige Platten veröffentlicht, sind aber nie über den Status eines Geheimtipps hinausgekommen. Sollten sie aber, denn sie waren eine der ersten, die Dub-Musik vom reinen Reggae losgelöst haben und ziemlich grenzenlos experimentierten. Hören wir Sons of Arqua mit Paradisum in Dub. Yeah. Weiter mit Martin, der in Holland sein eigenes Label betreibt und auch als DJ ziemlich beschäftigt ist. Martin kommt von der Techno-Musik, hat Berührungspunkte im Drum and Bass und ist jetzt beim Dubstep gelandet. Und auch hier zeigt sich, wie nah sich Detroit Techno und Dubstep annähern können. Hören wir vom Samplers Dubstep All-Stars Martin mit Suburbia. Zurück zum Sound des Grime, der dem Dubstep verwandt ist. Der andere Londoner Star des Genres neben Dizzy Rascal ist Wiley. Was der so macht, hat mit klassischem Hip-Hop nicht mehr viel zu tun. Zu schräg, zu experimentell. Sein Album Playtime is Over ist ein Statement des Grime, aber auch hier spürt man die Nähe zum Dubstep. Hören wir Wiley mit Flyboy. Flyboy. I'm a fly boy. First off, let me say, suck your mum to anyone chatting about my boy. And if you don't know Mercs, then let me tell you, I'm a fly boy. My man's something like Ivory. I ain't got two wings, but I got two things on a slide way. I get gash on a daily, ask Kaylee round there. I'm a fly boy. And I might come across shy, but when girls come across Aiden, she might be unfaithful with a blink of her eye blood. After the first time, she be like, sport, I'm a fly boy. Nothing ain't changed with the tie way. Still got gash technique, I'm a two at a time boy. Usually smooth with the lines boy. I'm something like Mercs round there. I'm a fly boy. Yeah, I'm a fly boy. Yeah, I'm a fly boy. I'm a fly boy. I'm a fly boy. I'm a fly boy. Hey, London. I'm a fly boy. I'm a fly boy. I'm a fly boy. I'm a fly boy. E3 fly finest. Hello, fly boy. I'm a fly boy, had an alpha before Flyboy. Your boy's never seen money like Flyboy. He's not a bad man, when I caught him on the road, he looked in my face, he's just Flyboy. We fly, I'm the reason why any one of you pricks can talk, I'm in the sky boy. And I don't care who the best white boy is, he's still scratching, devs can't deny boy. Who's mum, you both lose your lives boy. And when he lands, I won't be up to the times, I'll be off for the times like my boy. Your boy, you and your crew, you can't try boy. I'm the king that you won't get by boy. Creep for the night, bang a few new girls, come back to my house like white boy. Cause I'm a Flyboy, and all your girls, they know I'm a Flyboy. Wiley, oh my gosh. fly boy. I'm a fly boy. You know I had to be in the sun, innit? I'm a fly boy. I'm a fly boy. I'm a fly boy. Yeah. Fly, I told guys on the fireworks remix that I fly like 3-6. I passed the grab test first time, no one blessed. I'm qualified, why these other guys reach it? So you could say, I'm a fly boy. No, why, bro? Cause I passed the test with flying colors. Highly, I choose not to rely on others. Get high with your lovers, then I might slide in covers. I'm a fly boy. I'm the best white black boy. Facts, can you talk short, dark like boy? I don't fight boys. I beat up men daytime, midday, and the night, boy. I'm a fly boy. They say that you can do anything you want with your man, boy. So pass me a jet, two rings, one helmet, and net. And I'm pretty sure that I'm a fly boy. I'm a fly boy, I'm a fly boy. I'm a fly boy, I'm a fly boy. Fly boy. Finch ist uns schon mal in dieser Sendung begegnet. Er pflegt die atmosphärische Seite des Dubstep. Der Produzent aus Bristol macht seiner Stadt, also seiner Trip-Hop-Stadt, alle Ehre. Wir hörten ihn mit dem Track Get Up. Einer der angesagtesten Produzenten aus der Londoner Dubstep-Szene ist Chromestar, einer von vielen, die sich zurzeit auf der Überholspur befinden. Und Dubstep ist wie viele andere elektronische Spielarten eine schnelle Musik. Sobald heute etwas auf CD erscheint, ist morgen schon der Remix da. Hier ist Chromestar mit Mars Attacks. Für die Verbreitung von Dubstep haben sie in London gesorgt. Die Digital Mystics sind zwei Produzenten und DJs, die regelmäßig im Londoner Stadtteil Brixton Clubnächte veranstalten und so ein Genre maßgeblich mit populär gemacht haben, von dem vorher noch niemand ahnte. Ihre DMZ-Partys sind erster Anlaufpunkt für alle Neulinge und Fans des Genres. Hören wir Digital Mystics mit Third One. DJ Distance hat man, und da gibt es auch viele Beispiele aus der Drum-Bass-Szene, das Gefühl, dass der in seiner Freizeit viel andere Musik hört. Hier klingen indische Sitars zum eiskalten Beat-Gestolper. Mit Weltmusik hat das nichts mehr zu tun, sondern eher mit dem Sound einer Unterwelt. Distance mit Temptation. We'll be right back. Thank you. Das war nochmal Burial mit seiner einzigartigen Klangsymbiose. Wir hörten den Titel Ghost Hardware. Ich hoffe, Ihnen hat der Ausflug ins Reich des Dubstep gefallen. Dubstep ist ständig im Wandel begriffen und hiervon werden wir bestimmt noch interessante Impulse bekommen. Und zumal Dubstep auch immer internationaler wird. Hören wir bis zum Schluss noch Junja aus San Francisco mit Along the Path. Thomas Elber mal im Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss. Yeah.